Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. من يمر عبر هذا الباب سيمحى اسمه ورسمه. Wer hier eingeht, dessen Name und Sein ist ausgelöscht. سيزول عن الوجود ولا نفحة واحدة منه تبقى في هذا العالم الواسع الرحيم. هو لن يعود أبدا ولن يخطو قدما قط. Von ihm ist nicht ein Hauch erhalten. مصيره حيثما يقف. In der weiten Welt. لا إله يتعرف عليه ومجهول هو في الجحيم. هو ليس الليل ولا النهار. هو لا شيء. المحال. العدم. هو أكبر من الخلود وأصغر من حبة رمل. تلك الصغيرة لها مكان في الكون. أما هو فغير كائن. Er kann zurück nicht gehen, nicht vorwärts schreiten. Da, wo er steht, ist er gebannt. Barzakh. Barzakh. Hörspiel von Muda Al-Hajji. مسرحية إذاعية من تأليف مضر الحجي. Mit Zitaten aus Beethovens Roman Das Totenschiff. مع مقاطع من رواية سفينة الموتى لبيتهوفن. Übersetzung aus dem Arabischen Larissa Bender. ترجمة من اللغة العربية لاريسا بندر. Wer hier eingeht, dessen Name und Sein ist ausgelöscht. Er ist verweht. Von ihm ist nicht ein Hauch erhalten in der weiten, weiten Welt. Er kann zurück nicht gehen, nicht vorwärts schreiten. Da, wo er steht, ist er gebannt. Ihn kennt nicht Gott und keine Hölle. Er ist nicht Tag. Er ist nicht Nacht, er ist das Nichts, das Nie, das Nimmer. Er ist zu groß für die Unendlichkeit und ist zu winzig für das Sandkörnlein, das seine Ziele hat im Weltenall. Er ist das Nie gewesen und das Nie gedacht. Mai 2016. Wo bin ich? Aina ana? Amami ha'itun abyadun gharib. Vor mir ist eine merkwürdige weiße Wand, ein Fenster mit einem ziemlich alten Holzrahmen. نافذة بإطار خشبي يبدو قديما جدا. نبتة عملاقة لا أعرف اسمها لكنها جميلة. Eine riesige, sehr schöne Pflanze. Ich kenne ihren Namen nicht. ذاكرتي التي تستيقظ متأخرة كل صباح كانت قد أخذت كالعادة بعض الوقت لتدرك أنني في شقتي الصغيرة في برلين. Wieder einmal braucht mein Gedächtnis einige Zeit, um zu begreifen, dass ich mich in meiner kleinen Wohnung in Berlin befinde. Ein seltsames Phänomen. Seit ich meine Wohnung in Damaskus 2013 verlassen habe, habe ich in so vielen Wohnungen und an so unterschiedlichen Orten gelebt, dass es mir morgens schwerfällt, mich daran zu erinnern, wo ich bin und warum ich mich dort befinde. Mein Telefon klingelt. Und ich werde daran erinnert, dass ich verheiratet bin. لتذكرني زوجتي أن اليوم هو عيد ميلادي الأول بعد وصولي إلى ألمانيا. Ich gehe ran und meine Frau sagt mir, dass heute mein erster Geburtstag ist, seit ich in Deutschland bin. Das ist also jetzt genau ein Jahr her. Sie sagt mir, dass ich zum Ausländeramt gehen muss, um zu fragen, wie es um die Familienzusammenführung steht, die seit 4 Monaten keine Fortschritte macht, ohne dass wir wüssten, warum. Es ist mir egal, wenn ich mich verspäte. Was ich jetzt brauche? Kaffee und Zigaretten. So habe ich es auch vor einem Jahr gehalten. Und dann bin ich zum Lageso gegangen. هذا ما فعلته تماما قبل عام قبل أن أذهب إلى اللاجيزو. May 30, 2015. Es ist 7 Uhr morgens. Ich bin im Lageso. Heute ist es noch voller als gestern. Neue Flüchtlinge sind in Deutschland angekommen und vielleicht werden es morgen noch mehr sein. Es ist eine Überraschung für mich, dass die meisten hier keine Syrer sind. Es scheint ein altes Gebäude zu sein und die Angestellten haben sich offenbar an alles hier gewöhnt, an die Flüchtlinge, ihre Gesichter, ihre Art zu sprechen, ihre Forderungen. Sie haben ein System geschaffen, um alles genau zu regeln. Das Asylsystem ist also kein Provisorium und hat nichts mit dem Krieg in Syrien zu tun. Es ist viel älter und wird auch nicht mit dem Ende dieses Krieges aufhören. Da ist nicht nur der syrische Krieg, auch wenn seine Grausamkeit eine Ausnahme ist. Armut gibt es überall. Korruption auch, Rassismus, Gewalt, religiöse Unterdrückung. Alles Krisen, die nicht enden, und folglich wird das Asylsystem auch weiterhin bestehen. Die Schlange wird immer länger. Sie warten alle auf eine Nummer, die es ihnen ermöglicht, Asyl zu beantragen. Manche haben sich im Garten auf dem Boden niedergelassen, sie warten schon seit gestern. Ich habe Glück. Ich habe viele Freunde in Berlin. Und deshalb habe ich ein kleines Zimmer gemietet, in das ich für die Nacht zurückkehren kann. Ich erhalte eine Nummer und gebe meine Unterlagen ab. Ich glaube, ich hätte damit offiziell Asyl beantragt. Der freundliche Mann, der meine Papiere entgegennimmt, sagt jedoch, dass das noch nicht einmal der Anfang sei. Jetzt würden sie mich erstmal irgendwohin in Deutschland schicken und dort würde ich Asyl beantragen und dort würde über meinen Antrag entschieden werden. Keine Sorge, als Syrer wird Ihrem Antrag sehr wahrscheinlich stattgegeben. Darum mache ich mir keine Sorgen. Aber ich möchte in Berlin bleiben. Haben Sie Verwandte ersten Grades hier? Nein. Ich habe Freunde, sehr enge Freunde. Ich kann nicht garantieren, dass Sie in Berlin bleiben können. Das ist eine Frage des Glücks. Und es hängt mit den Aufnahmekapazitäten der Bundesländer zusammen. Und welche Kriterien gibt es? Es gibt keine Kriterien. Ich verlasse das Büro und mache mir nun wirklich Sorgen. Ich möchte nirgendwo anders in Deutschland sein als in Berlin. Ich weiß nicht, warum ich darauf bestehe, hier zu bleiben. Die Anwesenheit von Freunden ist kein ausreichender Grund für die Behörden, mir den Aufenthalt hier zu gestatten. Und eigentlich ist es auch für mich kein ausreichender Grund, unbedingt hier bleiben zu wollen. Stündlich kommt ein Mann aus dem Gebäude. Er hält ein Schild hoch, auf dem einige Zahlen stehen. Wenn die eigene Nummer dabei ist, geht man in das Gebäude und erfährt dort, wohin man von den deutschen Behörden trotz der geäußerten Sorge geschickt wird. Etwas gefällt mir an der Situation. Es ist, als stellte man sein Glück auf die Probe. Ich habe es immer genossen, mein Glück herauszufordern, und immer hat sich mir das Glück widersetzt. Doch obwohl ich davon überzeugt bin, kein Glückspilz zu sein, habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich bin an der Reihe. Nachdem der mürrische Mann lange auf seinen Computerbildschirm gestarrt hat, sagt er: Sie müssen nach Thüringen. Juni 2015. Sie gaben mir ein Blatt Papier, damit ich den Weg finde. Darauf stand kein Wort. Es gab nur Zeichnungen. Ein Bus, nach dem Bus ein Zug und nach dem Zug ein anderer Bus und dann ein Gebäude. Ich fühlte mich wie ein Idiot. In meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so dumm gefühlt wie in dem Moment, als ich auf das Blatt starrte. Jemand hatte mir die Verkehrsmittel aufgemalt, damit ich verstehe, was sie meinen. Die Zeichnungen sahen genauso aus wie die in meinem Lesebuch aus dem ersten Schuljahr. Aber das Blatt gefiel mir so sehr, dass ich beschloss, es aufzubewahren, auch wenn ich weiß, dass ich immer alles verliere. Die Reise war länger und das Heim weiter weg, als ich erwartet hatte. Ein großes Grundstück umgeben von einem Metallzaun. Das Wachpersonal empfing mich am Tor. Ich fürchtete mich vor ihnen, doch sie waren freundlich. Ich beruhigte mich. Nachdem die Aufnahmeformalitäten beendet waren, fragte mich ein netter Wachmann, ob ich eine Frage hätte. Do you have Wi-Fi here? This is not a hotel, antwortete er. Juni 2015. Ich stehe in der Frühstücksschlange und wie jeden Tag frage ich mich, warum ich eigentlich zum Frühstück komme, wo ich doch normalerweise am Morgen gar nichts esse. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es hier keinen Kaffee gibt. Also muss ich erst frühstücken, um rauchen zu können. Plötzlich kommt der nette Wachmann. Are you okay? Yes. But you seem very tired. No, I'm fine. Sure? Yes, but I have no coffee. No coffee? Okay, that's why. Sorry, no coffee. Sorry, no coffee. Juni 2015. Sehr geehrter Antragsteller, Sie haben Asyl beantragt. Der Antrag wird von der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geprüft werden. Während der Prüfung des Asylantrags sind Sie verpflichtet, höchstens 3 Monate in einer Aufnahmeeinrichtung der Außenstelle zu bleiben. In dieser Zeit ist es Ihnen nicht gestattet, zu arbeiten. Es wird gebeten, anzugeben, ob Familienmitglieder in Deutschland leben, wo sie wohnen und ob sie sich in einem laufenden Asylverfahren in Deutschland befinden oder bereits früher Asyl beantragt haben. Sie benötigen generell eine Vorabgenehmigung für den Fall, dass Sie Ihren Aufenthaltsort für kurze Zeit verlassen möchten. Sie werden auch einen Termin für ein Interview im Bundesamt erhalten. Sie sind verpflichtet, den Termin persönlich wahrzunehmen. Sie werden als erstes nach Ihren persönlichen Ausweispapieren gefragt werden. Sollten Sie einen Reisepass oder andere Ausweispapiere besitzen, müssen Sie sie vorlegen. Man wird Fotos von Ihnen machen und Ihre Fingerabdrücke abnehmen. 7. Juni 2015. Hier in Eisenberg sind wir zu 7 im Zimmer. Argwöhnisch machen wir uns miteinander bekannt. Die anderen sind nett und ich auch. Aber aus irgendeinem Grund schaffe ich es nicht, mich mit einem von ihnen anzufreunden. Das ist nicht neu für mich. Ich weiß, dass ich kein geselliger Mensch bin und mich die wenigsten Menschen interessieren. Aber die Situation hier ist anders, man hat keine große Auswahl. Ich realisiere jetzt, wie verschlossen ich in Damaskus gewesen bin. Ich habe mich mit ein paar Freunden und mit einigen Bekannten aus den Künstlerkreisen begnügt. Jetzt bin ich gezwungenermaßen außerhalb dieser Kreise und nicht in der Lage, mit jemandem Kontakt zu knüpfen. Ich will absichtlich auf Distanz zu den anderen bleiben. Ich muss allein sein und halte das für sicherer. Nach einigen Tagen verteile ich meine Zeit auf Schlafen, Essen, Lesen. Und in den Abendstunden sitze ich allein im Garten des Heims und beobachte die Mechanismen, die der Mensch erfunden hat, um sich die Zeit zu vertreiben. Ich zum Beispiel suche die Antwort auf die Frage, warum bin ich allein? Ist das mein Fehler? Gibt es etwas, was ich tun muss? Ist es das, was ich wirklich wollte? Allein sein? Ich protestiere. Es schreit in mir. Nein, nein, ich möchte nicht allein sein. Ich bin jetzt allein. Da unterbricht mich die Stimme eines kleinen Jungen, der kaum sprechen kann. Hallo, ich bin Dame. Dieses Kind ist die Antwort auf meine Frage. Die Sache ist ganz einfach. Du gehst auf jemanden zu stellst dich vor und schon bist du nicht mehr allein. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die gerne mit Kindern sprechen, aber dieser Junge macht mich neugierig. Hallo Tame, ich heiße Mudar. Tame und seine kleine nette Familie werden meine Freunde. قطعني صوت طفل لم يتقن الكلام بعد. مرحبا، أنا اسمي تيم. لقد أجابني هذا الطفل. المسألة ببساطة أن تتقدم وتعرف عن نفسك، ولن تعود وحيدا. لست من هواة التحدث مع الأطفال، لكن هذا الطفل تحديدا أثار فضولي. أهلا تيم، أنا اسمي مضر. هكذا لم أعد وحيدا. تيم وعائلته الصغيرة اللطيفة أصبحوا أصدقائي. Berlin. Ein Jahr später. Ich lief ein Jahr lang durch die Gebäude der deutschen Ämter. Ich bewegte mich zwischen der Ausländerbehörde und dem Jobcenter. Anfangs hatte ich gedacht, es sei nur eine Frage der Zeit, bis ich die wichtigsten Papiere beisammen hätte. Danach hätte ich die Behördengänge hinter mir. Aber hier geht nichts zu Ende. Immer mehr Papiere werden von mir verlangt. Die ganze Sache wird zu meiner täglichen Beschäftigung. Aber meistens komme ich nicht weiter. Immer stimmt etwas nicht. Ein Dokument fehlt oder ein Angestellter versteht mich nicht oder ich kann ihm nicht begreiflich machen, was ich will. Was im Jobcenter passiert, ist wieder eine andere Geschichte. Sobald ich das Büro des zuständigen Angestellten betrete, werde ich ganz automatisch zu einem arbeitsscheuen Schwindler, der keinen Trick auslässt, um nicht arbeiten zu müssen. Natürlich bin ich nicht so. Aber wie soll ich diesen Angestellten davon überzeugen, dass ich von Beruf Künstler bin und dass ich keinen anderen Beruf ausüben kann? Oder will. Wenn ich nach Hause gehe, bin ich erschöpft. Und ich finde, ich hätte eine Belohnung verdient. Einen Döner. Ich liebe Döner. Sie sind das deutsche Pendant zum syrischen Shawarma. Shawarma ist ein Teil meines Gedächtnisses und meiner Identität. إنها المعادل الألماني للشاورما السورية والشاورما جزء من ذاكرتي وجزء من هويتي. Juni 2015. Ich las meinen Namen auf der Liste jener, die in ein neues Heim in Suhl gebracht werden sollten. Es gab keine Garantie, dass das neue Heim besser sein würde, aber alle, die nach Suhl umziehen sollten, hatten diese Hoffnung und die machte sie glücklich. Die Hoffnung, dass weniger Leute in einem Zimmer untergebracht würden oder dass jedes Zimmer über ein eigenes Bad verfügte. Vielleicht war da auch die Hoffnung, dass es Internet gäbe. Oder die Möglichkeit, morgens Kaffee zu machen. Das Heim in Suhl bestand aus zwei Gebäuden, jedes so groß, dass es mehr als 1000 Personen aufnehmen konnte. Die Neuankömmlinge mussten sich im 5. Stock ein Zimmer suchen, aber dieses Stockwerk war vollkommen leer und verlassen. Die Zimmer hatten weder Fenster noch Türen. Wir hatten gedacht, wir könnten uns die Zimmer aussuchen, die uns gefielen. Nun suchten wir nach einem Zimmer, für das wir aber erst eine Tür finden mussten, die wir einsetzen konnten. Unwillkürlich teilten sich die Ankömmlinge in Gruppen und sofort war ich allein. Ich hatte es nicht geschafft, mich einer der Gruppen anzuschließen. Ein netter junger Mann bemerkte meine Verlorenheit und lud mich ein, in sein Zimmer zu ziehen, das er mit seinem Bruder teilte. 19. Heziran 2015. الأيام تمضي. اعتدت على المكان. اعتدت على مشاركة الغرفة مع شخصين آخرين. وعلمنا جميعا أن زول ليست محطتنا الأخيرة وأننا لن نخرج منها قريبا. 19. Juli 2015. Ich gewöhnte mich an den Ort und daran, mit zwei Menschen ein Zimmer zu teilen. Wir erfuhren bald, dass Suhl nicht unsere letzte Station sein würde. Allzu bald würden wir aber nicht von hier wegkommen. Das Zimmer bestand aus drei Metallbetten, einem Metalltisch, zwei Stühlen und drei Personen, dem netten jungen Mann, seinem deprimierten Bruder und mir. Der Bruder verließ nie sein Bett, nicht einmal um zum Essen zu gehen. So verlor ich den letzten Funken Hoffnung, auch nur einmal für 10 Minuten allein zu sein. Ich hatte in den letzten 15 Jahren meines Lebens vermieden, meine Wohnung mit jemandem zu teilen. Und nun musste ich mich daran gewöhnen, mit zwei anderen Menschen in einem Zimmer zu leben. Statt Regeln des Zusammenlebens einzuführen, wollte ich alles, was mich an meinen Zimmergenossen störte, ignorieren. Und so tauchte ich schon bald selbst in meinem Bett unter und verbrachte die Zeit zwischen den jämmerlichen Versuchen zu schreiben und meine Frau anzurufen. Der deprimierte Zimmergenosse hing die ganze Zeit am Telefon. Er bezahlte wie ich für das Internet. Ihm war nicht bewusst, dass man auch leise sprechen kann. Und so musste ich alles mit anhören. Sie diskutierten, wie der Rest der Familie herkäme. Über Land, durch Bulgarien, sei es sehr gefährlich, sagte der Nette. Die Reise über das Meer sei noch gefährlicher, sagte der Deprimierte. Außerdem reichten die 3000 Euro nicht für die ganze Familie. Deshalb mussten sie sich entscheiden. Der Deprimierte wollte seine Frau und seine Kinder auf die Reise schicken, denn die Familienzusammenführung würde zu lange dauern. Der Nette aber wollte, dass die Eltern zuerst kämen. Diese Diskussion endete in einer Schlägerei. Und ich musste schließlich den Netten aus den Händen des traurigen Bruders befreien und ihn vor dem Erwürgen retten. 20. Juli 2015. Der Kampf ging glimpflich zu Ende. Doch das Zimmer war halb verwüstet. Es war die letzte Nacht der beiden Brüder in diesem Heim. Am nächsten Morgen wurden sie an einen anderen Ort gebracht. Ich dachte, ich würde nun längere Zeit allein bleiben, bevor neue Zimmergenossen kämen, doch es verging keine Stunde, da brachte die Sozialarbeiterin zwei neue. Sie warfen einen Blick auf die Spuren der Zerstörung und forderten von der Sozialarbeiterin, ihnen ein anderes Zimmer zuzuweisen. Das gefiel mir. Ich beschloss, das Zimmer nicht zu putzen und die Verwüstung der beiden Brüder nicht zu beseitigen. So gelang es mir, eine ganze Woche allein zu bleiben. Ihr Name? Mudar Alhaji. Herr Mudar, Sie haben das Recht, nicht auf meine Fragen zu antworten. Aber wenn Sie antworten, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie die Wahrheit sagen. Jedes Wort, das Sie jetzt sagen, wird die Entscheidung bezüglich Ihres Antrags auf Asyl in Deutschland beeinflussen. In Ordnung. Staatsangehörigkeit? Syrer. Datum und Ort Ihrer Geburt? Syrien, Idlib, 29. Mai 1981. In Wirklichkeit bin ich in Aleppo geboren. Aber mein Vater wollte mich in Idlib anmelden, weil wir ursprünglich aus Idlib sind. Als ich 4 Jahre alt war, zogen wir dann dorthin, aber ich kann mich noch an unser Haus in Aleppo erinnern. Ich habe dieses Haus geliebt. Es lag im Viertel Seif Daule. Es wurde mehrmals bombardiert. Soll ich jetzt Idlib oder Aleppo eintragen? Nein, lassen wir es bei Idlib, wie es mein Vater gewollt hat. Gott hab ihn selig. Ja, also gut. Und bitte antworten Sie nur auf die Fragen. In Ordnung. Religion? Muslim. Religionsgemeinschaft? Muss das sein? Ja, das muss sein. Das ist natürlich geheim. Machen Sie sich keine Sorgen, das dringt nicht nach außen. Nein, das meine ich nicht. Aber ich glaube nicht an Religionsgemeinschaften und erkenne sie auch nicht an. Was sind Ihre Eltern? Sunniten. Beruf? Theaterautor. Ich habe auch in sozialen Projekten gearbeitet und bei der Kulturbehörde. Geben Sie mir einen Beruf. Es gibt keinen Beruf. Ich mache alles, was in diesen Bereichen möglich ist. Theater, Projektentwicklung, Kultur, einfach alles in diesen Bereichen. Soll ich Künstler schreiben? Genau. Sehr gut. Gefällt es Ihnen? Ja, Sie sind großartig. Wie war Ihre finanzielle Situation, bevor Sie Syrien verlassen haben? Gut. Haben Sie irgendwelche persönlichen Dokumente, Reisepass, Personalausweis, Geburtsurkunde, irgendwelche Papiere? Ja, einen Reisepass. Geben Sie ihn mir. Der müsste bei Ihnen sein. Ich habe ihn abgegeben, als ich in Berlin Asyl beantragt habe. Wir haben ihn nicht. Aber das ist kein Problem. Ich schreibe auf, dass Sie keine persönlichen Dokumente haben und sobald der Pass auftaucht, ändern wir das. Wieso keine persönlichen Dokumente? Ich habe Ihnen meinen Pass ausgehändigt. Sie sagen, Sie haben Ihren Pass in Berlin abgegeben. Ja, in Berlin. Mit Ihnen meine ich die deutsche Regierung. Das passiert immer wieder. Aber keine Sorge, das hat keinen Einfluss auf die Entscheidung. Wie? Es hat keinen Einfluss, aber ich werde jetzt registriert, als hätte ich keine Dokumente. Das dauert nicht lange. Es gibt viele Syrer, die überhaupt keinen Pass haben und es geht alles gut, keine Sorge. Aber besitzen Sie Unterlagen, die beweisen, dass Sie persönlich in Gefahr sind? Den syrischen Reisepass. Wie lautete Ihre letzte offizielle Adresse in Ihrem Heimatland? Damaskus. Charamana, El-Khomsi an der Ecke des Suwayda-Lebensmittelladens, gegenüber der Fahrradwerkstatt, dessen bösartiger Inhaber mich noch mehr beobachtete als ich ihn. Zweiter Stock, links, wo auf dem Balkon ein großer Gummibaum steht. Über den Verlust des großen Gummibaums ärgere ich mich am meisten. War das Ihre Adresse, bevor Sie nach Deutschland kamen? Bevor ich Damaskus Richtung Libanon verließ. Im Libanon hatte ich keine Adresse mehr. Ich habe dort in mehreren Wohnungen gewohnt und ich habe eine Weile in Deutschland gewohnt und einige Monate in der Schweiz. Wie lautet Ihre letzte Adresse, bevor Sie nach Deutschland kamen? Reania in der Türkei. Wie lange waren Sie dort? 2 Monate. Haben Sie dort gewohnt oder waren Sie zu Besuch? Zu Besuch. Ich habe danach gefragt, wo Sie gewohnt haben. Wie ich Ihnen gesagt habe, nachdem ich 2013 Damaskus verlassen habe, hatte ich keine feste Adresse mehr und ich habe nirgendwo länger als 4 Monate gewohnt. Wo haben Sie am längsten gewohnt? In Beirut. Und die Adresse? Es gibt keine Adresse. Geben Sie mir verdammt nochmal irgendetwas. Eschrafia, Sarasinplatz, Gebäude Nummer 7 oder 22. Oder nein, lassen Sie 17. Wann haben Sie Ihr Heimatland verlassen und durch welche Länder sind Sie vor Ihrer Ankunft in Deutschland gekommen? Bitte antworten Sie nur auf die Frage. Ich habe Syrien am 29. Mai 2013 Richtung Deutschland verlassen. Dann bin ich in den Libanon zurückgekehrt, dann in die Schweiz gereist, dann wieder in den Libanon zurück, dann in die Türkei, dann zurück in den Libanon und schließlich vom Libanon in die Türkei und von der Türkei über Kopenhagen nach Schweden. Und von dort in die Schweiz und von der Schweiz hierher. Welche Transportmittel haben Sie auf Ihrem Weg hierher benutzt? Das Flugzeug. Und das Visum? Schengen. Wirklich? Ja, es wurde von der deutschen Botschaft in Beirut ausgestellt. Haben Sie es bei sich? Es ist im Pass. Wie haben Sie es bekommen? Ich habe eine Einladung von einer deutschen Kulturinstitution bekommen, um an einem Theaterfestival teilzunehmen, weil ich Dramatiker bin. Das ist mein 3. Visum. Ich komme also zum 3. Mal nach Deutschland. Wann sind Sie in Deutschland angekommen? Am 25. Mai 2015. Wie heißen Ihre Eltern und wo wohnen Sie? Mein Vater ist gestorben. Er hieß Riyad Alhaji. Meine Mutter heißt Nema Alhaji. Sie lebt in der Türkei. Meine Eltern sind Cousin und Cousine. Bei uns gibt es sehr häufig Ehen unter Verwandten. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil die Menschen sind bei uns ein bisschen isoliert. Ich auch. Ich lebe auch ein bisschen zurückgezogen. Haben Sie noch Verwandte in Ihrem Heimatland? Meine jüngere Schwester. Sie ist noch in Idlib. Sie hat 2 kleine Kinder. Sie verlässt das Land nicht, weil ihr Mann bleiben möchte. Ihr Mann möchte bleiben, weil seine Eltern schon alt sind und sie wollen in ihrem Dorf sterben. Ich liebe meine Schwester sehr. Sie ist der Mensch, mit dem ich am meisten gespielt und mich am meisten gestritten habe, als ich klein war. Aber jetzt erkundige ich mich nicht oft nach ihr. Ich weiß auch nicht, warum. Manchmal schreiben wir uns über WhatsApp, aber nichts Wichtiges. Wie geht es dir? Gut. Wie geht es dir? Gut. Gibt es etwas Neues? Nein, alles beim Alten. Sie erzählt mir höchstens manchmal, dass die Gegend bei ihnen in der Nähe bombardiert wird. Dann sage ich natürlich nichts. Ich spiele dann höchstens den Frommen und schreibe keine Macht und keine Kraft außer bei Gott. Warum sprechen Sie nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, das fällt mir schwer. Ich will nicht immer das gleiche sinnlose Zeug schreiben. Und wir können über WhatsApp nur schreiben, wir können nicht telefonieren. In welcher Universität oder Hochschule haben Sie studiert? Ich habe einen Abschluss von der Theaterhochschule in Damaskus. Haben Sie Ihren Militärdienst abgeleistet? Ja. Waren Sie Mitglied einer nichtstaatlichen bewaffneten Gruppe oder einer anderen politischen Organisation? Nein. Waren Sie Augenzeuge von oder Opfer von Verbrechen oder haben Sie Verbrechen begangen, wie Massenmord oder Kriegsverbrechen oder Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, Hinrichtungen, Massenbegräbnisse, Chemiewaffenangriffe? Nein. Angriffe gegen die Zivilbevölkerung? Nein. Oder haben Sie Verbrechen begangen? Massenmord? Nein. Waren Sie Augenzeuge von? Nein. Juli 2015. Heute Morgen weckte mich furchtbarer Lärm. Es hieß, das Heim werde durchsucht. Niemand wusste, wonach gesucht wurde. Manche behaupteten, sie suchten nach Drogen, andere meinten nach Geld und wieder andere nach Alkohol. Das war alles verboten. Ich hatte wirklich Angst, denn ich besaß Alkohol. Es war einer jener Augenblicke, in denen mein Vertrauen in meinen Verstand zurückkehrte. Ich füllte Alkohol in eine Wasserflasche und es sah wirklich aus wie Wasser. Als der Polizist mein Zimmer betrat, durchsuchte er es gar nicht. Aber er sah meinen Laptop und sagte erstaunt, »Ah, you have Laptop« und ging raus. August 2015. Hier sind überall Flüchtlinge und alle wollen ihre Geschichte erzählen. Und alle versuchen sie noch spannender und interessanter zu machen. فيما يحدث مع المهاجرين في طريقهم من بلدانهم الأصلية إلى أوروبا. Aber niemand übertreibt, wenn er erzählt, was auf dem Weg von seinem Heimatland nach Europa passiert ist. Das braucht keine Übertreibung. Das Grauen, das sie erlebt haben, reicht aus, um die Zuhörer in Erstaunen zu versetzen. Manchmal aber sind sie nicht in der Lage zu erzählen, was ihnen Schreckliches passiert ist. Einer verbrachte mehrere Tage im Freien im Schnee. Ein anderer sah mit eigenen Augen, wie eine ganze Familie im Meer ertrank. Einer erzählte, der Schleuser sei kurz davor gewesen, auf ihn zu schießen, als er sich weigerte, ins Boot zu steigen. Einer war 3 Stunden vor der ungarischen Polizei auf der Flucht. Ein anderer wurde in Ungarn von der Polizei geschlagen, weil er sich weigerte, seine Fingerabdrücke abzugeben, um nicht in Ungarn Asyl zu beantragen, weil das seinen Asylantrag in Deutschland erschweren würde. Dieser Fingerabdruck in Ungarn war ein Grund für die Diskriminierung unter den Flüchtlingen. Wer Glück gehabt hatte oder schlauer gewesen war, hatte es nach Deutschland geschafft, ohne in Ungarn oder Mazedonien seine Fingerabdrücke abzugeben. Inmitten all dieses Durcheinanders wollte ich verhindern, dass mir jemand die Frage stellte, wie ich nach Deutschland gekommen sei. Ich wollte nicht, dass sie erfuhren, dass das Schlimmste, was ich erlebt hatte, die weniger als 1-stündige Verspätung meines Flugzeugs war. Ein Schengen-Visum war eine Ausnahme. Und wer so ein Visum hatte, sollte besser ruhig sein und nicht prahlen, um die Gefühle der anderen nicht zu verletzen. في قلبي هذا كله كنت أتفادى أن يوجه لي أحدهم سؤالا عن رحلتي وكيف وصلت إلى ألمانيا. لم أكن أرغب في أن أعلم أحدهم أن تأخر الطائرة عن الإقلاع لأقل من ساعة كانت أكبر الأهوال التي تعرضت لها في رحلتي. الحصول على فيزا شنغن أمر استثنائي، وعلى من يحصل على هذه الفيزا أن يكون متواضعا وأن لا يتفاخر بالأمر حرصا على مشاعر الآخرين. 29. مايو 2016 برلين بعد مرور عام. برلين؟ Ein Jahr später. هل كان قرار قدومي إلى ألمانيا قراراً صائباً؟ War mein Entschluss, nach Deutschland zu kommen, richtig gewesen? عقدت الكثير من الأمل على هذا القرار. Ich hatte große Hoffnungen in diese Entscheidung gesetzt. عام كامل مضى وأنا أذكر نفسي بهذه الآمال وأسأل عن الفرق بين الأمل والوهم. Ein ganzes Jahr ist nun vergangen und ich erinnere mich an diese Hoffnungen und frage mich nach dem Unterschied zwischen Hoffnung und Illusion. عندما جئت إلى ألمانيا Als ich nach Deutschland kam, hatte ich gedacht, ich könnte mich hier dem Schreiben widmen, ohne gezwungen zu sein, Arbeiten anzunehmen, die weder zu meinem Fachgebiet gehören noch zu mir passen, nur um genügend Geld zum Leben zu verdienen. Hier in Berlin stelle ich fest, dass meine Hoffnung eine Illusion gewesen war und dass die Hoffnung, sich ausschließlich dem Schreiben zu widmen, der Traum eines jeden unbekannten Schriftstellers auf der Welt ist. In Berlin verstehst du ganz genau, was Unbekanntsein bedeutet und bist bereit, die Vorstellung zu akzeptieren, dass du dein ganzes Leben lang ein Unbekannter bleibst. Ich hatte auch gehofft, ein Gefühl von Sicherheit zu erlangen. Ich hatte gehofft, nicht wegen meiner Identität, wegen meiner religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit oder meiner Ansichten angegriffen zu werden. Ich kann behaupten, dass diese Hoffnung keine Illusion war. Obwohl ich auch hier die gleiche Unruhe verspürt habe wie in Damaskus und in Beirut, vielleicht sogar noch mehr. Ganz besonders in den ersten Monaten in Deutschland, in denen ich in verschiedenen Flüchtlingsheimen war. In dieser Zeit verspürte ich eine unerklärliche Beklemmung. Die äußeren Lebensumstände waren aber kein ausreichender Grund für dieses Gefühl. Es war ein Gefühl von Unsicherheit, obwohl ich in Deutschland wirklich sicher bin und nicht bedroht werde. Ein Freund von mir hat eine überraschende Erklärung, die mir zu denken gibt. Das Problem sei, dass ich durch meine Flucht nach Deutschland und den Asylantrag gezwungenermaßen die syrische Mittelklasse verlassen habe und mich nun in Deutschland in der untersten sozialen Schicht wiederfinde. So sehr ich mich auch bemühe, daran etwas zu ändern und mich weiterzuentwickeln, es wird mir nicht gelingen. Es ist ganz einfach. Ich bin und bleibe ein ausländischer Flüchtling. فمهما حاولت التغيير أو التطوير في كياني فإنني سأبقى ضمن فئة الأجنبي اللاجئ. August 2015. Nach der langen Wartezeit zog ich von Suhl nach Sömmerdau um. Eine kleine, saubere Stadt. Auch das neue Heim war klein und sauber. Wir waren zu zehnt und offensichtlich die Ersten, die hier wohnten. In jedem Zimmer lebten zwei Personen. Ich teilte mein Zimmer mit dem 60-jährigen Abu Kamal. Er war freundlich, aber er redete ununterbrochen am Telefon mit seiner Frau und seinen Kindern, die in Syrien auf die Familienzusammenführung warteten. Abu Kamal sagte mir, dass ich froh sein müsse, das Zimmer mit ihm zu teilen, denn er sei ein hervorragender Koch und würde jeden Tag die Aufgabe übernehmen, das Essen zuzubereiten. Er kochte wirklich sehr gut. Spaghetti mit Tomatensauce. Aber nur das. Während der Zeit mit ihm habe ich nichts anderes gegessen als Spaghetti mit Tomatensauce. طوال فترة إقامتي معه لم آكل شيئاً آخر سوى معكرونة بالبندورة. 10. August 2015. Es gab einen jungen Afghanen, der alle paar Tage betrunken und vollgedröhnt ins Heim kam. Kaum betrat er den Security-Raum, flippte er aus und begann zu schreien und um sich zu schlagen. Heute war es noch schlimmer. Er benahm sich wie ein wilder Stier. Der Wachmann versuchte, ihn zu überwältigen und forderte mich auf, ihm zu helfen. Zusammen schafften wir es, ihn auf den Boden zu werfen und zu fixieren. Und als der Wachmann die Polizei anrufen wollte, befahl er mir, ihn gut festzuhalten. Weil der Junge sehr stark war, wusste ich mir nicht anders zu helfen, als mich mit meinem ganzen Gewicht auf ihn zu legen. Er dachte wohl, ich würde ihn umarmen, denn er fing an, mich zu küssen und zu weinen und sagte immer wieder, Syria gut, Afghanistan gut. Und noch bevor die Polizei eintraf, war er eingeschlafen. 22. August 2015. Alle, die mit mir zusammen in Sömmerda waren, erhielten ihre Aufenthaltserlaubnis. Nur ich nicht. Ich merkte mir, um wie viel Uhr die Post kam und war noch vor dem Heimleiter am Briefkasten. Aber nichts. Der einzige Satz, den der Heimleiter immer sagte, wenn er mich sah, war: Keine Post. هكذا صارت هذه الجملة هي أول جملة أتعلمها في الألمانية. Keine Post. Das war auch der erste Satz, den ich auf Deutsch konnte. Er sprach diesen Satz mit Bedauern aus und ich glaubte ihm. Ich habe nie mit diesem Mann gesprochen, denn er konnte kein Englisch und ich kein Deutsch. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich den Eindruck, er hätte Mitgefühl mit mir und würde meine Situation verstehen. Er besorgte mir sogar ein Zimmer für mich allein, obwohl ich gar nicht darum gebeten hatte. Ich war ihm unendlich dankbar dafür. Das Zimmer, von dem ich seit meiner Ankunft in Deutschland vor 3 Monaten geträumt hatte, wurde jedoch mit der Zeit zu einem Grab. Es war ein kleines Zimmer mit Küche und Bad, aber es war so klein, dass man sich kaum darin bewegen konnte. Ich verließ das Zimmer nur, um Zigaretten, Esswaren und Bier zu kaufen. Ich war isoliert von der Außenwelt und begnügte mich damit zu schreiben und manchmal einen Film zu sehen. Das Zimmer fraß mich auf. Es war klein und warm und dunkel. Niemand versuchte, die Grenze zu überschreiten und es zu betreten. Ich war fast glücklich dort. Ich wäre fast bereit gewesen, niemals mehr herauszukommen. Trotzdem wartete ich weiter auf meine Aufenthaltsgenehmigung. Ich lauschte genau auf die Schritte draußen und konnte die Schritte des Heimleiters identifizieren, der jeden Nachmittag um 2 Uhr kam, bei meinen Nachbarn an die Tür klopfte und die Post austeilte. Meiner Tür näherte er sich nie. Doch heute klopfte es. Ich öffnete ängstlich. Er überreichte mir die Post. Aber es war nicht die Aufenthaltsgenehmigung. Es war ein Roman. Ein Roman, den ein Freund mir geschickt hatte. Safinatul Mauta. Das Totenschiff. September 2015. Ich lese den Roman. Ich fühle mit Gail, dem Protagonisten. Gail ist ein Seemann, der seinen Reisepass und seine Papiere verlor und dann keinen Ort auf der Welt fand, wo er geduldet wurde. Außer der Jorike, einem alten Schiff mit all jenen an Bord, die sozusagen tot sind, weil sie ihre Pässe verloren haben. Jene, die von ihren Heimatländern nicht anerkannt werden und keine neue Heimat finden. Auf der Jorike werden die, die keine Ausweispapiere haben, akzeptiert. Die Jorike nimmt alle auf, die es juristisch eigentlich gar nicht gibt. Auf diesem Schiff werden Waffen in Kriegsgebiete transportiert. Gail arbeitet als Heizer im Kohleofen des Schiffes. Er verbrennt dort mit der Glut, damit die Jorike fährt, damit die Kriege weitergehen. Nur so akzeptiert die Welt jene, die keine Papiere haben. Das Totenschiff. القطان لم يسألني عن هوية البحار أو جواز السفر ولا عن أي ورقة أخرى. Nach Seemannskarte, Heuerbuch, Pass oder sonst etwas Ähnlichem fragte er nicht. Er wusste, dass Leute, die zur Jorke kommen, nicht nach solchen Dingen gefragt werden dürfen. Sie könnten ja sagen, ich habe keine Papiere. Was dann? Dann dürfte er sie nicht anzeichnen lassen und die Jorke würde keine Mannschaft haben. Beim nächsten Konsul musste die Liste ja amtlich bestätigt werden. Aber dann war nichts mehr zu ändern. Der Mann war bereits angemustert, hatte bereits gefahren. Da war es nicht mehr möglich, ihm die konsulare Bestätigung zu verweigern. Der Konsul kennt amtlich keine Totenschiffe und nicht amtlich glaubt er nicht daran. Konsul zu sein erfordert Talente. Die Konsuln glauben auch nicht an das Geborensein von Menschen, wenn der Geburtsschein das Geborensein nicht schwarz auf weiß beurkundet. September 16. 2015. Auf dem Ausweis, den ich immer noch bei mir trage, steht: Verfügt über keine Dokumente, die seine Identität bestätigen. Das stimmt nicht. Ich habe Dokumente, die meine Identität bestätigen. Ich habe sie den deutschen Behörden ausgehändigt, aber aus irgendeinem Grund, der nichts mit mir zu tun hat, gingen sie verloren oder gelangten mit Verspätung zum Gericht in Thüringen. Ich muss ständig daran denken. Und einmal angenommen, ich hätte wirklich keine Ausweispapiere, so habe ich schließlich mein Gedächtnis. Aber mein Gedächtnis ist ganz allein meine Sache. Einen Augenabdruck, einen Fingerabdruck oder einen Stimmabdruck kann man erkennen, aber das Gedächtnis kann niemand sehen. Und es kann deshalb nicht als persönliches Ausweisdokument anerkannt werden. Ich habe seit 2009 einen Facebook-Account und darauf ist mein Bild zu sehen. Warum erkennen Sie nicht meinen Facebook-Account als persönliches Ausweisdokument an? All dies nur, weil ich aus einem Land bin, dessen Regierung sich überhaupt nicht darum kümmert, ob ich Papiere besitze oder nicht. Eine Regierung, die nur interessiert, ob ich einverstanden bin mit all dem, was sie mit mir vorhat. Eine Regierung, die nur interessiert, dass ich Teil der Herde bin. Dass ich bereit bin, das Land zu zerstören und die Menschen zu verbrennen, damit das Regime an der Macht bleibt. Wenn ich all das tue, dann wird nicht von mir verlangt, meine Identität zu beweisen. Dann bin ich in der Position, anderen zu misstrauen und jene zu verurteilen, die nicht mit der Herde gehen wollen. Ist Syrien in meiner Geschichte das Totenschiff? هل سوريا في حكايتي هي سفينة الموتى؟ لكنني خرجت من سوريا. Aber ich bin aus Syrien fortgegangen. Auch Gail konnte vom Totenschiff fliehen. Und er landete auf einem anderen Schiff. Die Empress of Madagascar. Sie machte einen edlen und luxuriösen Eindruck. Gail verglich sie mit der jungen Frau, die ihn verwegen angelächelt und von weitem mit ihm geflirtet hatte. Sie erschien ihm wie das erwartete Paradies, wie der Garten Eden. Doch jenes Paradies, das Gail an Bord empfing, war auf dem Weg zum Selbstmord. Es war die letzte Fahrt des Schiffes, dem es bestimmt war zu sinken. غريب هو المشهد. أنا الذي هو الضحية لم أشعر قطعا بأي ارتباك. Es war merkwürdig. Ich, der ich doch das Opfer war, empfand nicht eine Spur von Aufregung. Als der Offizier mir sagte, dass ich innerhalb 24 Stunden erschossen werden müsse, machte das auf mich keinen tieferen Eindruck, als ob er gesagt hätte, machen Sie, dass Sie hier herauskommen, aber schleunigst. Es ließ mich kalt wie Pflasterstein. Im Grunde und ganz ohne Scherz gesprochen, war ich ja schon lange tot. Ich war nicht geboren, hatte keine Seemannskarte, konnte nie im Leben einen Pass bekommen und jeder konnte mit mir machen, was er wollte, denn ich war ja niemand, war offiziell überhaupt gar nicht auf der Welt, konnte infolgedessen auch nicht vermisst werden. Wenn mich jemand erschlug, so war kein Mord verübt worden. Denn ich fehlte nirgends. Ein Toter kann geschändet, beraubt werden. aber nicht ermordet. Oktober 2015. Das Buch setzte mir heftig zu. Diese merkwürdige Ähnlichkeit zwischen dem, was mit mir geschah und was dem Protagonisten passierte, bedrückte mich manchmal so sehr, dass ich nicht weiterlesen wollte. Aber oft glaubte ich auch, diese Ähnlichkeit sei nicht nur ein Zufall. Es lohnte sich, darüber nachzudenken. Vielleicht würde ich darüber schreiben und es zum Thema meines neuen Stücks machen. Das Totenschiff. ربما علي أن أكتب عنه، وقد يكون موضوعا لمسرحيتي الجديدة، سفينة الموتى. Was hatte Traven veranlasst, diesen Roman vor knapp 100 Jahren zu schreiben? ما الذي جعل ترافن يكتب هذه الرواية؟ ما الذي أراد أن يقوله؟ Was wollte er damit sagen? Die Menschheit ist schlecht. Was ist daran neu? Daran ist nichts neu. Aber wir müssen es immer wieder sagen. Warum? Damit wir uns nicht daran gewöhnen. Und was nützt es, wenn wir uns nicht daran gewöhnen? Dann bleibt ein kleiner Raum für Träumer. Und wenn es Träumer gibt, bedeutet das, dass es Träume gibt. Und wenn es Träume gibt, gibt es einen Grund, weiterzumachen. Und wenn du mich jetzt fragst, warum weitermachen, dann... Warum weitermachen? Hau ab. Warum? Als ich deinen Roman las, habe ich gespürt, dass heute nichts passiert, was nicht schon früher passiert ist. Die Menschheit ist immer noch so niederträchtig wie damals, als du den Roman geschrieben hast. Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, stellen wir fest, dass sich die Niedertracht parallel zur Entwicklung der menschlichen Zivilisation entwickelt. Natürlich ist es heute eine andere Form der Niedertracht und sie kommt anders zum Ausdruck und man geht anders damit um. Aber da ist es doch nur logisch, dass ich frage, warum weitermachen? Warum schreibst du? Das ist das, was ich kann oder das, was ich machen möchte. Oder sagen wir, ich möchte etwas machen, durch das ich meine Haltung ausdrücken kann. Deine Haltung zu was? Zu allem. Warum? Weil ich verrückt werde, wenn ich mich nicht ausdrücke. Ich spreche nicht viel, also schreibe ich. Du schreibst also, um klar im Kopf zu bleiben. Warum willst du klar im Kopf bleiben? Um weiterzumachen. Der Verrückte macht weiter. Sicher? Natürlich. Er lebt und meistens geht es ihm sogar besser als mir und dir. Du kannst nicht stellvertretend für einen Verrückten sprechen. Vielleicht hätte ein Verrückter lieber Verstand. Aber er hat doch keinen Verstand, also kann er auch keinen Verstand haben wollen. Du bist wirklich verrückt. Du hast recht. Vielleicht bin ich deshalb zu dir gekommen. Ich habe dich sagen hören, dass du in deiner neuen Arbeit über das Totenschiff schreiben willst. Oder über die Ähnlichkeit einer Geschichte mit dem Totenschiff. Stimmt. Das erlaube ich nicht. Warum? Weil du den Roman zerstören wirst. Woher willst du das wissen? Vielleicht ja auch nicht? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn zerstörst, ist ziemlich groß. Weil du ein arabischer Schriftsteller bist und weil ihr arabischen Schriftsteller kein künstlerisches Niveau habt. Diese Fremdenfeindlichkeit widerspricht der Aussage deines Romans. Quatsch. Ich vermute es bloß. Und zwar ganz einfach, weil ich noch nie von einem arabischen Autor gehört habe, der auf hohem Niveau arbeitet. Das gibt es nur ganz selten. Vielleicht bin ich so ein ganz seltener Fall? So siehst du nicht aus. Und außerdem, du bist noch jung. Nein, ich bin nicht jung. Ich bin 36. Und außerdem bin ich Syrer. Das heißt, dass man die letzten 5 Jahre mit 5 multiplizieren muss. Also 25 plus 31, das macht 56 Jahre. Ich bin 56 Jahre alt. Du gehst mir auf die Nerven. Du darfst diese Geschichte nicht schreiben. Du bist ein Lügner. Halt die Klappe. Nein, ich werde meine Klappe nicht halten. Wer deinen Roman liest, sieht, dass der, der ihn geschrieben hat, ein Romantiker ist, ein Kämpfer, ein Held, jemand, der einen Traum hat, an den er glaubt. Und jetzt verbietest du mir zu schreiben? Du hinderst mich also daran, genauso Widerstand zu leisten wie du. Was soll ich mit so einem Schwätzer? Ich habe Angst um den Roman. Ich habe keine Garantie, dass du ihn nicht zerstörst. Was für eine Garantie willst du? Keine Ahnung. Meinen Lebenslauf? Warum willst du meinen Roman verwenden? Du hast die Idee des Reisepasses kritisiert. Das ist sehr mutig. Ich weiß nicht, wie mutig es vor 100 Jahren war, aber ich glaube, es war mutig. Denn Grenzen und Reisepässe sind heutzutage Selbstverständlichkeiten. Und wenn ich eine Verbindung herstelle zwischen dieser mutigen Idee und dem einfachen und manchmal naiven Protagonisten Gale und der Verrücktheit, Grenzen und Reisepässe zu kritisieren, dann spüre ich, wie dringend die Welt Verrückte braucht und möchte so verrückt sein wie du. Oder sagen wir, dann muss ich so verrückt sein wie du. Ich kann mich noch gut erinnern, wie schockiert wir Syrer waren, als der erste Tote der syrischen Revolution zu beklagen war. Wir waren so geschockt. Wir dachten, das ist jetzt passiert und passiert nicht noch einmal. Dann gab es noch 2 Tote. Und wieder waren wir geschockt und begriffen, dass der erste Tote keine Ausnahme war. Am nächsten Tag starben 10 und wir waren schockiert. Und bekamen es mit der Angst zu tun. Mit der Zeit stieg die Anzahl, wir waren weniger schockiert. Bis wir an einen Punkt gelangten, wo wir abends aufatmeten, wenn die Anzahl der Toten an diesem Tag 50 nicht überstiegen hatte. Ende 2013 tötete Assad mehr als 1000 Menschen eines einzigen Dorfes mit Chemiewaffen. Wir waren geschockt. Und die ganze Welt war geschockt und fing an, aktiv zu werden und wollte Assad in seine Grenzen weisen. Und plötzlich schlossen sie mit ihm ein Abkommen und vereinbarten, dass er die Chemiewaffen abgeben müsse. Und alle waren zufrieden. Also, Assad darf zwar nicht 1000 Menschen an einem einzigen Tag töten, aber über 10 Tage verteilt schon. Seitdem sind wir nicht mehr schockiert. Und allmählich haben wir aufgehört, die Toten zu zählen. Und wie soll man mit so einer Welt umgehen? Der Wahnsinn, über den ich spreche, ist nicht der Wahnsinn der Verzweiflung. Der Wahnsinn von jemandem, der aufgehört hat, darüber nachzudenken, wie schlecht die Welt ist und glücklich wird. Nein! Nein, ich spreche von dem Wahnsinn, der die einzige Möglichkeit ist, die Welt zu ertragen. Wenn du willst, dass die Welt dich versteht, musst du verrückt sein. Musst du radikal sein? Das ist die Sprache der Zeit. Das alles beantwortet aber meine Frage nicht, warum du ausgerechnet diesen Roman willst. Ich habe keine eindeutige Antwort darauf. Verschwinde und komme erst wieder, wenn du eine eindeutige Antwort hast. Als du den Roman geschrieben hast, hattest du da eine Idee davon, warum du ihn schreibst? Du bist unverschämt. Ich muss dir nicht antworten. Ich will nichts von dir. Aber du willst etwas von mir, deshalb musst du mir antworten. Ich wollte nur sagen, dass man nicht unbedingt eine klare Idee haben muss, wenn man eine künstlerische Arbeit beginnt. Genau daran scheitert man. Vielleicht hast du recht. Aber in deiner Situation musst du mir beweisen, dass du es verdienst, dass ich dir die Erlaubnis erteile. Ich werde nicht das Risiko eingehen und einen meiner wichtigsten Texte einem Angeber wie dir überlassen. Das Totenschiff ist für mich eine Ausnahme. Als ich den Roman schrieb, habe ich die Macht der Einfachheit herausgefordert. Ich wollte die kompliziertesten Dinge in einfachen Worten sagen und ich habe die Herausforderung bestanden. Selbst als ich in der Öffentlichkeit sagte, es sei ein einfacher Roman, der in einer einfachen Sprache und nur aus Vergnügen geschrieben sei. Meine Worte kamen nicht gut an. Die Kritiker bestanden darauf, in der Struktur des Romans etwas Außergewöhnliches zu sehen. Das dürfen sie natürlich. Und ich darf aber auch meinen Roman so beschreiben, wie ich will. Dieser Widerspruch zwischen dem Einfachen und dem Komplexen beim Totenschiff ist es, was dem Roman dieses Besondere verleiht. Und da kommst du einfach daher und willst den Roman verwenden, und wenn ich dich frage, warum, dann sagst du, du hättest keinen eindeutigen Grund? Es ist ein genialer Roman. Genial wegen diesem Widerspruch, über den du sprichst. Aber warum ist da dieser Widerspruch? Weil du ganz einfach ein Mysterium bist. Du gibst vor, einfach zu schreiben, obwohl deine Literatur sehr tiefgründig ist. Willst du mich davon überzeugen, dass die Ähnlichkeit zwischen dem Totenschiff und Dantes göttlicher Komödie ein Zufall ist? Natürlich sagt die Literaturkritik, diese Ähnlichkeit sei ein Zufall, der dich zum Genie macht. Wenn du öffentlich zugeben würdest, dass du dich auf die Struktur der göttlichen Komödie gestützt hast, wärst du plötzlich unbedeutend. Du würdest als jemand dastehen, der sich auf etwas stützte, das bereits geschaffen war, und zwar weil du beschränkt bist und weil deine kreative Energie nicht über die Naivität hinausgeht, die du Einfachheit nennst. Aus diesem Grund bist du vor den Journalisten geflohen und hast die Spuren deiner Identität verwischt. Und niemand weiß mit Sicherheit, welcher Name hinter dem Pseudonym Draven steckt. Ich muss zugeben, dass das sehr schlau ist. Du verstehst es, die Dinge wichtiger erscheinen zu lassen, als sie eigentlich sind. Genau. Alles, was du gesagt hast, stimmt. Und du darfst den Roman trotzdem nicht verwenden. Ich brauche deine Erlaubnis gar nicht mehr. Ich wollte höflich sein und dir Respekt entgegenbringen. Aber du scheinst ein Mensch zu sein, der diese Sprache nicht versteht. Ich werde den Roman benutzen. Du kannst mir nichts tun. Erstens, weil du tot bist, und zweitens, weil du nicht greifbar bist. Es gibt noch nicht mal einen Beweis dafür, dass du den Roman überhaupt geschrieben hast. Du wirst es bereuen. Ich würde bereuen, meine Arbeit von deiner Erlaubnis abhängig zu machen. Ich bin tot. Und mein Fluch wird auf dir lasten. Du wirst scheitern. Du wirst zum Gespött werden. Du wirst depressiv werden. Und danach wirst du dich umbringen. Und warum das alles? Was unterscheidet dich dann von dem Besitzer der Jorike, die für Waffenschmuggel benutzt wurde? Was unterscheidet dich überhaupt von einem Waffenhändler, von einem, der Angst und Tod verbreitet? Was unterscheidet dich von dem Konsul, der Menschen ohne Papiere nicht anerkennt? Nichts. Gar nichts. Ich bin genau wie sie. Und noch schlimmer. Und wenn du im Kohleofen landen willst, dann fordere mich heraus. Ich bin sowieso im Kohleofen. Seit die syrische Revolution begonnen hat, seit ich Damaskus verlassen habe, bin ich im Kohleofen. Bei jeder Bewegung, die ich mache, verbrenne ich. Ich habe mich an die Verbrennung gewöhnt. Wer deinen Roman liest, weiß genau, was es heißt, im Kohleofen zu sein. Was es heißt, wenn sich der Körper an das Feuer gewöhnt und auf der Glut lebt. Nichts bereitet ihm mehr Schmerzen. Und sobald er keine Schmerzen mehr verspürt, hat er keine Angst mehr. Und sobald er keine Angst mehr hat, ist er stark. Klopfen an der Tür weckte mich aus einem seltsamen Traum. Es war ein besonderes Klopfen. Es musste sich um etwas Wichtiges handeln. Es war der Heimleiter. Diesmal hatte er eine heitere Miene aufgesetzt und er begann mir auf Deutsch etwas zu erklären, was ich nicht verstand, aber es war offenkundig eine erfreuliche Nachricht. Er gab mir einen Umschlag und forderte mich auf, ihn sofort zu öffnen. Sehr geehrter Herr Muda Al-Hatschi, Ihrem Antrag auf Asyl wurde gemäß § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes stattgegeben. Das Bundesamt informiert Sie über Ihre Rechte und Pflichten. Zu diesem Zweck schicken wir Ihnen anliegend die Regelungen, die Ihre neuen Rechte und Pflichten betreffen. Mit freundlichen Grüßen. Siebenundzwanzigster Oktober 2015. Ich bin auf dem Weg nach Berlin. Ich bin stolz. Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung und Ausweispapiere. Ich fühle mich frei. Ich habe das Gefühl, dass ein neues Leben beginnt. Ich habe mich von niemandem verabschiedet. Ich habe meine Tasche nicht gepackt. Ich habe nur die wichtigsten Dinge mitgenommen und mich nach Berlin aufgemacht. Nachts im Bus versuche ich mich an meine letzte Nacht in Damaskus zu erinnern. Ich kann mir nur wenige Bilder ins Gedächtnis rufen, aber das Stärkste und Deutlichste ist genau das Letzte, was ich von Damaskus in Erinnerung habe. Ein Soldat schaut mir am letzten Militärcheckpoint vor der libanesischen Grenze ins Gesicht. Dann durchsucht er meine Tasche und blickt mich prüfend an, lange. Dann sagt er: Der Arak-Schnaps in Ihrer Tasche ist nicht gut. Den kann ich nicht empfehlen. Ich beiße mir auf die Zunge. Das habe ich immer gemacht, um meine Anspannung an den syrischen Checkpoints zu verbergen. Ich sage meine Anspannung, um nicht zu sagen meine Angst. Ich hatte Angst. Aber das war das letzte Mal, dass ich mir auf die Zunge biss. Dann überquerte ich die Grenze in den Libanon. Berlin? Ich komme. Ich werde viel Bier trinken. Berlin, Anna Kade. سأشرب فيك الكثير من البيرة. Berlin, بعد مرور عام. 29. Mai 2016. Berlin, ein Jahr später. لا أرى في السماء سوى القمر. مستلق على الأرض على ضفاف بحيرة في برلين في وقت متأخر من الليل. Ich sehe am Himmel nur den Mond. Ich liege spät in der Nacht am Ufer eines Sees in Berlin und freue mich über einen ganz besonderen Geburtstag. أحظى بحفل عيد ميلاد مميز وهذه واحدة من مميزات برلين صيفا البحيرات والغابات صغيرة وملك الجميع. Das ist einer der Vorzüge Berlins im Sommer. Die Seen und kleinen Wälder gehören allen. Diese Dinge sind für mich in der neuen Stadt sehr wichtig, besonders im Sommer. بالنسبة لي هذا التفصيل كان مهما جدا في المدينة الجديدة وخصوصا في الصيف. Ich werde schläfrig und kämpfe nicht gegen den Schlaf unter freiem Himmel an. Diese angenehme Brise, der einsame Mond am Himmel, die Ruhe, das sind Augenblicke, in denen ich mich fühle wie der kleine Junge auf dem Dach des Zimmers in unserem kleinen Landhaus in Idlib. Dort, wo ich es im Sommer so genossen habe, umgeben von meiner Familie und von Gesprächen und Geschichten zu schlafen. في هذه اللحظات أبدأ عامي السادس والثلاثين. Heute beginnt mein 36. Lebensjahr. Ich sehe den gleichen Himmel, den gleichen Mond. Ich nehme die gleiche Stille wahr, ich verspüre die gleiche Sicherheit. Ich wünsche mir hier in Berlin, was ich mir als Kind in Idlib gewünscht habe, dass dieser Moment nie aufhört. Aber er hörte auf. Das Zimmer auf dem Land ist nicht mehr da. Es wurde bombardiert. Und niemand weiß, ob es ein syrisches, iranisches, russisches oder amerikanisches Flugzeug war, das die Bomben abwarf. القمر الذي أراه الآن هو ذات القمر الذي كنت أراه في إدلب صبيا وفي دمشق شابا وفي برلين لاجئا. Der Mond, den ich jetzt als Flüchtling in Berlin sehe, ist der gleiche Mond, den ich als Junge in Etlab sah und als junger Mann in Damaskus. Der Mond, den ich jetzt sehe, ist der gleiche, den Traven sah, als er seinen Roman Das Totenschiff schrieb. Und er ist der gleiche, den Gail sah, der Seemann ohne Papiere, als er einen letzten Blick auf die Welt warf. قد يكون الجواب هو القمر يا ترافن. إننا ننسى أننا نمشي على ذات الأرض، لكن لا يمكن لنا أن ننسى أننا نرى ذات القمر. Vielleicht ist die Antwort der Mond, Traven. Wir vergessen, dass wir über die gleiche Erde gehen, aber wir können nicht vergessen, dass wir den gleichen Mond sehen. Traven, ich habe beschlossen, deinen Roman für mein neues Stück zu verwenden, und ich werde es mit dem Gedicht beginnen, das über dem Mannschaftsquartier auf der Jorike geschrieben steht. سيزول عن الوجود ولا نفحة واحدة منه تبقى في هذا العالم. Wer hier eingeht, dessen Name und Sein ist ausgelöscht. Er ist verweht. Von ihm ist nicht ein Hauch erhalten in der weiten, weiten Welt. Er kann zurück nicht gehen, nicht vorwärts schreiten. Da, wo er steht, ist er gebannt. Ihn kennt nicht Gott und keine Hölle. Er ist nicht Tag, er ist nicht Nacht. Er ist das Nichts, das Nie, das Nimmer. Er ist zu groß für die Unendlichkeit und ist zu winzig für das Sandkörnlein, das seine Ziele hat im Weltenall. Er ist das Nie gewesen und das Nie gedacht. أما هو فغير كائن ولم يخطر كفكرة ببال. برزخ. بازخ. مسرحية إذاعية من تأليف مضر الحجي. Hörspiel von Muda Alhaji. Mit Zitaten aus Beethovens Roman Das Totenschiff. مع مقاطع من رواية سفينة الموتى لبيت غافن. ترجمة من اللغة العربية لغيسا بندا. Übersetzung aus dem Arabischen Larissa Bender. مع mit مضر الحجي تيلو نست ستيفي كونرت أولريخ فوس ماكس أورلاخر. Als Gast وكضيفة نجوانا السيروان. التأليف والموسيقى Komposition Martin Schütz. صوت وتقنيات Ton und Technik Thomas Monayan und Sonja Riebel. مساعد المخرج Regieassistenz Esther Schelander. Funkeinrichtung und Regie إخراج Erik Althofer. Produktion Deutschlandradio Kultur 2017. إنتاج Deutschlandradio Kultur 2017.